WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, ihr Lieben, wir bitten, die Verspätung zu entschuldigen. Daran sind schuld, in dicken Anführungszeichen, die Kollegen von Monitor. Die hatten nämlich heute Geburtstag und es gab eine Feier dazu und eine Sondersendung von uns aus. Herzlichen Glückwunsch an die Kollegen von der Sendung Monitor. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute freie Themennacht und ja, das wisst ihr, was das heißt. Das heißt, ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heute ist 80 Jahre alt und heißt Wolfgang. Guten Morgen, Wolfgang. Morgen, Domian. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Ja. Über was reden wir? Was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich bin ein Sadist. Oh. Du bist ein Sadist. Das heißt also, ich habe Spaß dran, Frauen den Po zu verhauen und also, ja. Also im sexuellen Sinne bist du ein... Im sexuellen Sinne richtig und natürlich nur im gegenseitigen Einvernehmen und so, dass sie auch ihren Spaß dabei hat. Das hoffe ich, da bin ich schon mal beruhigt. Aber, das heißt, im stolzen Alter von 80 hast du noch immer Lust an den Schweinereien? Ja. Ja. Wird sich wohl auch nicht mehr ändern, denke ich mal. Nee, aber es könnte ja sein, machst du denn die Beobachtung, dass du, je älter du geworden bist, dass es schon ein bisschen nachlässt? Du, ich habe da ein Problem. Ich habe keine sexuelle Partnerin zurzeit. Ja. Und wünsche mir eigentlich nichts mehr, als da doch nochmal was machen zu können. Das heißt, die Lust? Ich habe also eine langjährige Lebenspartnerin, mit der ich aber getrennt lebe. Mhm. Aber die ist auf dem sexuellen Gebiet ist die anders gepolt. Also da läuft nichts in der Richtung. Und ja. Läuft denn in der anderen Richtung was mit der Lebenspartnerin im normaleren Bereich? Also normaler Sex ist für mich ziemlich uninteressant. So klein bisschen als Beiwerk, aber sonst interessiert er mich nicht sehr. Ach so, das heißt, also mein Sex ist es tatsächlich, der Frau den Po zu verhauen oder so etwas. Aber meine Frage ist damit noch nicht so richtig beantwortet. Nimmt es denn ein bisschen ab, je älter du geworden bist? Glaube ich nicht. Nein, je oller, je doller. Würde ich jetzt auch nicht so sagen. Ich war eigentlich immer, ja... Also gleichbleibend. Ja. Wolfgang, wann hast du diese Ader, diese sadomaso-sadistische Ader in dir entdeckt? Wie alt warst du da? Also das erste Erlebnis, wo ich sie wirklich massiv entdeckt habe, das hatte ich ungefähr mit 14 Jahren. Ach, so früh? Ja. Wie hast du es mit 14 Jahren gemerkt? Ja, wir hatten da Indianer gespielt und ein Mädchen gefangen genommen und das arme Mädchen. Was? Das arme Mädchen. Ja, so arm war sie gar nicht. Sie wollte uns, glaube ich, auch zeigen, was in ihr drinsteckt und so. Ach so. Aber dann hast du es spielerisch quasi so entdeckt. Ich hab ihr den Po verhauen. Mhm. Und sie hat sich aber so ganz auch... sie hat sich also einfach über einen Baumstumpf gelegt mit dem Po. Und... wir haben uns angesehen und irgendwie entstand ein immer stärkeres Gefühl zwischen uns. Mhm. Und ich hätte also eigentlich alles für das Mädchen tun können, nur nicht aufhören, sie zu verhauen. Ich hoffe, das Mädchen hat das auch in gewisser Weise freiwillig mitgemacht. Ja, natürlich. Sie hätte ja jederzeit aufstehen können. Ja, ja. Aber auch wie sie mich angesehen hat und alles, aber da ist nichts, ja, nicht gesprochen, aber das war ja eindeutig. Da ist aber nichts Sexuelles passiert. Doch, da ist was Sexuelles passiert. Ich habe da also überhaupt nicht von was Sexuellem gewusst, aber dann auf einmal, da verkrampfe ich mich und schießt was Warmes in meine Hose, so was klebrig Warmes, wusste nicht, was das ist. Verstehe. Und sollte also auch keiner Ich wusste überhaupt nicht, wie ich mich verhalten soll. Ja. Aber das war für mich eine völlig unbekannte Sache. Das ist ja das ist also da passiert. Ja, das ist ja interessant. Das war das Urerlebnis für dich. Ja. Und dann ja. hat dich das natürlich, das kann man ja verstehen, dein ganzes Leben lang geprägt und begleitet. Also ich denke, das war von vorher da und war immer da, aber da ist es zum ersten Mal so, habe ich es in dieser Form dann gespürt. Ist immer die Frage, ob so etwas wirklich angeboren ist oder wird das irgendwie konditioniert? Man weiß es nicht. Es ist ja letztlich also auch egal. Ich habe mich da auch sehr intensiv mit beschäftigt. Bin ja auch der Einzige, der darüber Volkshochschulkurse später gemacht hat. Mhm. Und du hast über Sadomaso-Sex Volkshochschule gemacht? Volkshochschulkurse? Ja, also über Ursachen und über gesellschaftliche Dinge und so weiter natürlich nicht Praktiken, das ist klar. Ja, das ist schon klar. Aber da wäre ich gerne dabei gewesen. Wer kommt da in die Volkshochschule und hört sich sowas an? Die kamen von weit, weit her zum Teil. Also das waren 3 Volkshochschulen, ist das gelaufen, am längsten in Mülheim-Ruhr. Und die Mülheimer, die sagten immer, wir müssten eigentlich irgendwo in der anderen Volkshochschule was haben, damit die Mülheimer auch hinkommen können. Also in welchem Jahr war das? Das war in den 90er Jahren. In 90er Jahren? Das ist die ganzen 90er Jahre gelaufen. Ah, verstehe. Und dann aber ständig Proteste von der katholischen Kirche natürlich. Und vom Bischof. Natürlich. Und Frauenorganisationen wurden auf die Straße geschickt, um gegen diese Sündenbabel zu protestieren und die Fachbereichsleiter wurden unter Druck gesetzt. Und ja, und dann ist es also nach den 90ern haben sie es dann geschafft, das abzuwürgen. Das verstehe ich zum Beispiel bei den Frauenorganisationen überhaupt nicht. Wollen die den Frauen vorschreiben, was für eine Sexualität sie leben wollen? Die Frauen machen das doch freiwillig. Das ist ja, natürlich. Die schreiben doch jedem vor. Die schreiben dir doch auch vor, was du tun sollst und nicht. Du darfst nicht vor der Ehe und. Ja, okay, bei der Kirche gibt das ja in gewisser Weise noch einen Sinn in deren Ideologie. Aber bei den Frauenorganisationen verstehe ich es nicht. Ja, aber die sind doch ideologisch geprägt. Ja, und wer geht dann sonst in so eine Organisation, denke ich mir. Ich war nie in einer drin, ich kenne das nur von außen. Und Wolfgang, beschränkte sich das bei dir auf das Po-Versohlen der Frauen oder hast du auch andere Sadomaso-Praktiken gerne gemacht oder machst sie gerne? Ja gut, je nachdem auch wie die Frau reagiert. Natürlich durchkitzeln oder kitzeln geht ja noch. Aber Blut fließt nicht. Nein, also im selben Augenblick, wo ich Blut sehen würde, würde ich, glaube ich, ziemlich panisch Schluss machen. Wie stark oder wie doll versohlst du den Frauen denn den Po? Oh, du, das hängt ja immer auch eine gegenseitige Geschichte, dass wie viel will die Frau und kannst du ja so nicht generell beantworten. Ja, ist mir schon klar, aber bis wohin macht es dir denn Spaß? Also Blut haben wir jetzt schon gelernt, willst du nicht sehen? Nein, also ich will nichts, wo ich nachher irgendwie das Gefühl habe, jetzt ist die Frau sauer oder jetzt habe ich das will ich nicht. Okay, das ist ja klar. Also wir unterstreichen nochmal, wir reden hier über eine sexuelle Praktik, die in beiderseitigem Einvernehmen praktiziert wird. Und diese Praktiken praktizieren ganz viele Menschen. Das passiert ja in jedem fünften, dritten Haushalt, vermute ich mal. Ich weiß es nicht, aber so selten wird es nicht sein. Ja. Wie hast du denn dein ganzes Leben so verbracht? Hattest du auch mal Liebesbeziehungen, mit denen du das praktizieren konntest? Jein. Also ich hatte eine längerfristige Partnerschaft und so. Ich zögere so ein bisschen, es als Liebesbeziehung zu bezeichnen. Ich glaube, ich habe ein Problem zu lieben. Ich kann also eine Frau sehr fair behandeln und kann und so weiter. Aber gut, das ist natürlich auch immer eine Frage, was man jetzt als Liebe einschätzt, aber ich glaube, da habe ich aufgrund meiner Sozialisation ein Defizit. Oder widerspricht sich das? Kann man, wenn man so eine Art von Sexualität praktiziert, kann man nicht auch noch das in Einklang bringen mit einer romantischen Liebe? Ach, ja. Ja gut, es ist eigentlich sogar so, dass ich, wollen wir sagen, wenn die Frau sich den Po verhauen lässt, dann bin ich also emotional ganz hin und weg, dass ich das kann. Mhm. Und also auch insbesondere von der Frau, das ist für mich schon so eine Art Liebeserklärung, das ist richtig, aber nicht nur so eine Art. Ja. Aber ja gut, ich habe viele Selbsterfahrungssachen gemacht und ich bin also jetzt in Bezug, ob was jetzt bei mir Liebe ist und was nicht. Ich zögere, das zu beantworten, auf weil jeden ich Fall, weiß, ob es stimmt. Ja, auf jeden Fall hast du zu deiner Lebenspartnerin ein so habe ich es gerade verstanden, ein tief freundschaftliches Verhältnis. Richtig, ja. Und die Sexualität, die praktizierst du halt mit jemand anderem. Und weiß deine Lebenspartnerin das, dass du das so ja, machst? Ja, das weiß sie. Und das ist weiß auch abgeklärt zwischen euch? Nein, ich habe also immer mit offenen Karten sehr gespielt. Sehr gut. Welches Alter suchst du bei Frauen? Ja, wenn ich so alt bin, dann sollte sie natürlich jung sein. Nee, ja, ich weiß ja nicht. Wenn jetzt eine flotte 80-Jährige zu dir kommt und sagt, Mensch Wolfgang, verhau mir so richtig mal den Hintern. Würdest du es machen? Würde ich wahrscheinlich machen. Aber wie sehr mich das jetzt antörnt, das hängt ja natürlich doch sehr stark von den äußeren Reizen ab. Also eine flotte 30-Jährige wäre dir lieber? Ja, natürlich. Natürlich. Also das sind jetzt natürlich alles Kategorien. Also die Frauen sehen ja auch immer anders aus, als sie alt sind. Natürlich. Aber jetzt einfach mal in Kategorien gesprochen, natürlich. Jetzt reden wir da so ein bisschen locker und flockig drüber, aber ich könnte mir vorstellen, dass man gerade im Alter von 80, dass es extrem schwer ist, da Partnerinnen, die einem, sprich dir, dann auch noch gefallen, zu finden. Ja. Das ist extrem schwer. Wie suchst du? Wo suchst du? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich hatte mal früher mal Zeitungsanzeigen aufgegeben, manchmal auch mit Erfolg. Mhm. Im Augenblick stehst du auf dem Trockenen. Stehe ich auf dem Trockenen. Bist du im Internet? Erreichbar. Meinst du jetzt meine E-Mail-Adresse? Ja, nicht meine. Hast du Internet? Kannst du mit Internet umgehen? Natürlich. Ich frage es nur. Kann ja sein, viele ältere Leute können. Ja, nee. Ich wollte meine Internetadresse sagen. Nein, wir dürfen ja keine Werbung machen. Aber ja. Ich wollte nur dich darauf hinweisen, dass das natürlich eine ganz tolle Möglichkeit ist, Leute zu finden im Netz. Das ist viel einfacher als früher. Und ich weiß auch, wie die Möglichkeiten sind. Und ich weiß, dass da ein derartiger Frauenmangel in diesen einschlägigen Dingen ist. Also der Spiegel, der hatte mal ein Verhältnis von 1:30 genannt. Ach, also 30 Männer, eine Frau. Mhm. Das stimmt heute sicherlich nicht mehr in der Form. Mhm. Aber es ist immer noch ein gewaltiger Überschuss von Männern, die solche Interessen haben, gegenüber Frauen, die solche Interessen haben. Nochmal die Frage zum Alter. Wo ist denn bei dir die Schallgrenze? Bis dahin und nicht weiter? Bei einer Frau. Du, das geht bei mir, ich werde durch die Frau und ihre Reize gereizt und das ist jetzt sowas, das sind ja dann mal so also das generelle hat mit dem Alter Aussagen. Dann gar nicht so unbedingt zu tun. Ja, nicht unbedingt. Ich also verstehe. Normalerweise sieht eine Jüngere knackiger aus als eine Ältere, aber das muss ja nicht immer so sein. Nein, das muss nicht immer so sein. Mensch Wolfgang, uns läuft die Zeit weg. Das fand ich interessant, mit dir gesprochen zu haben. Ich glaube, ich habe noch nie mit einem 80-Jährigen gesprochen, der so gestrickt ist und der so klar auch drüber gesprochen hat. Und schon niemals mit einem, der noch Volkshochschulkurse gegeben hat. Ja, ich habe nicht nur eine Volkshochschule, ich habe auch an der Uni Hamburg was gemacht. Ja. Aber das ist ein neues Thema. Ja. Das ist ein neues Thema. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Wünsche dir von Herzen, dass du eine nette Frau findest, mit der du das praktizieren kannst. Ja. Und viel sexuellen Spaß wünsche ich dir noch. Jo, danke. Sehr gerne. Tschüss, Wolfgang. Tschüss. Ciao. Das ist ja doll. Da hat man das aber nun überhaupt nicht gehört, dass er 80 Jahre alt ist. Ja. Sensationell. Toll. Jessica, 28, guten Morgen. Guten Morgen, Domian, hallo. Jessica, um was geht's denn bei dir? Und zwar, bei mir ist es ein bisschen ähnlich wie bei meinem Vorgänger eben, nur alles ein bisschen komplizierter. Es geht darum, ich lebe eigentlich lesbisch. Meine letzten drei Beziehungen, das waren alles Frauen, ältere Frauen auch, aber das ist nicht so da das Thema. So, wenn ich fragen darf, wie viel älter waren die? Die waren zwischen 15 und 20 Jahre älter. Genau, und hab mich mit meiner Orientierung super zusammengewurstelt und das lief auch alles. Und seit ein paar Wochen ist jetzt aber ein Mann gekommen, Der ist 23 Jahre älter wie ich, also er ist jetzt 51. Mhm. Und ja, und ich komme mir jetzt ein bisschen vor wie ein Anfänger und weiß nicht, kenne mich überhaupt nicht aus, wer macht diesen ersten Schritt oder. Aber du hattest doch früher, oder das habe ich jetzt vorausgesetzt, vor deinen Frauen, hattest du da schon mal einen Mann? Ja, aber nicht beziehungsmäßig, sondern nur einen sexuellen Kontakt einmal, ja. Achso, du hast einmal mit einem Typ geschlafen? Genau. Und du hast aber noch kein Liebesverhältnis zu einem Mann gehabt? Nein. Dann wird's höchste Zeit. Ja, ja, ja. Sag ich mal so. Ja, also es ist halt sehr schwer, wie gesagt, ich weiß gar nicht. Aber eigentlich ist es doch eine ganz, ganz schöne Situation. Wie weit habt ihr euch denn schon angenähert? Also wir sind noch auf der Stufe Blicke und Andeutungen. Mhm. Und es ist nicht so einfach, in ein Zweiergespräch mit ihm zu kommen, aufgrund dessen, weil mein Vermieter neben meiner Wohnung noch mehrere Gebäude hat, die an Monteure vermietet sind und er seit einem Jahr mit den anderen Mitarbeitern jede Woche hier wohnt und die irgendwie immer nur so im Pulk zusammen sind. Ach so, ich hab's gar nicht verstanden, was du meinst. Jetzt verstehe ich es, ja. Mhm. Das heißt, ihr wart noch nie mal alleine Kaffee trinken oder sowas? Nee, die kommen leider auch sehr spät abends. Du hast doch noch nie alleine mit dem gesprochen? Nein. Also zwischengesprächlich ja, aber nicht, dass wir jetzt irgendwie zu zweit alleine im Raum wären oder so, nee. Inwiefern bist du dann in diesen Mann schon ein bisschen verliebt? Ja, schon sehr, ich weiß ja auch nicht. Ja, woran merkt man, dass man nicht mal mit jemandem richtig geredet hat? Nur aufgrund des Äußeren? Nee, nicht aufgrund des Äußeren. Aufgrund, er hat mir ein Lied gezeigt, wo mein Name drin vorkommt und hat sich da schon wohl Gedanken gemacht. Ich meine, das macht man nicht so, ja. Er hat dir ein Lied gezeigt, wo dein Name drin vorkommt? Ja. Was ist das für ein Lied? Das ist irgendwie von Wolle Petri. Sie hieß Jessica. Ich kannte das Lied nicht. Ich musste erstmal lachen. Ich fand das ja goldig. Aber sowas macht man nicht, wenn man. Also du meinst, dass er in gewisser Weise auch an dir interessiert ist? Ja. Aber wir wissen es noch nicht, richtig? Genau. Weißt du irgendwas über sein Privatleben? Ja, ich weiß, dass er geschieden ist. Er hat einen älteren Sohn. Mhm. Und lebt alleine. Jetzt hast du von Monteuren da erzählt, dass er im Pulk kommt. Das heißt, der wohnt gar nicht wirklich in deiner Stadt? Nein, der wohnt, also ich wohne in Hessen und die Monteure kommen aus den neuen Bundesländern. Oh ja, das kann unter Umständen weit sein oder auch nicht. Ja. Wenn sie in Thüringen sind, dann aus Thüringen kommen, ist es ja nicht so weit. Nein, noch ein bisschen weiter. Ein bisschen weiter. Mhm. Jessica, du bist ja wie ein ganz junges Ding jetzt. Ja, ne? So fühle ich mich. Und das ist mir auch irgendwie peinlich, aber es ist irgendwie auch gerade also verrückt, ja. Ich finde es super. Jetzt müssen wir nur mal eine Strategie uns überlegen, dass du ein bisschen mehr in Kontakt mit dem kommst, dass du dich mal alleine mit dem triffst. Das ist jetzt, muss jetzt der nächste Schritt sein. Nicht immer mit anderen Leuten. Haben die anderen das eigentlich auch gehört, als er dir erzählt hat, dass es ein Lied mit dem Namen Jessica gibt? Ja, es waren alle anwesend. Und wie haben die da reagiert, als er das sagte? Na, die haben gelacht. Ich weiß nicht, ob die das jetzt so ernst nehmen. Und das vielleicht war es auch einfach nur ein Spaß. Ja, das kann ja auch sein. Aber irgendwie, das ist halt. Vielleicht flirtet er einfach ein bisschen mit dir oder wie das alle anderen auch machen. Und es hat überhaupt nichts zu bedeuten. Kann ja auch sein. Klar, aber dann nochmal die Frage. Warum bist du schon ein bisschen verknallt in den? Warum? Von seiner Art einfach, weil er irgendwie, weiß nicht, er hat eine große Aura, er hat sowas wie Beschützer, ich würde mich gerne mal fallen lassen, das war halt in den Frauenbeziehungen nicht so, da war ich eher. Okay, wir schwärmen, das heißt, du schwärmst im Moment und wir spekulieren. Genau. Da kann alles Mögliche sein. Es kann sein, dass der dich auch interessant findet. Das kann sein, dass der dich einfach nur nett findet, mehr nicht. Mhm. Es kann sein, dass er ein bisschen verliebt ist. Kann auch sein, dass er dich gar nicht ernst nimmt, sondern man flaxt einfach so ein bisschen rum mit den Kollegen zusammen. Ja. Alles ist möglich. Das heißt, es muss jetzt einen Schritt weiter gegangen werden, um herauszubekommen, was da los ist. Ja, genau, Domian. Aber wer macht denn dann den Schritt? Dann musst du den machen. Oha, okay. Okay. Dann musst du immer. Jetzt musst du ran. Wie lange sind denn diese Monteure überhaupt noch da bei euch? Also die kommen seit knapp 3 Jahren regelmäßig und also solange es Aufträge gibt, so lange kommen die. Mhm. Das ist jetzt nicht so absehbar, aber wenn sie kommen, dann ist es eigentlich für Montag und bis Donnerstag. Gut. Also mein klarer Rat, du musst irgendwie sehen, dass du mal ein paar Minuten ihn isolierst von der Gruppe und dann schlägst du einfach mal ganz keck vor, ob man nicht mal zusammen, wenn jetzt es ist Sommer bald, mal ein Eis essen gehen kann oder in einen Café geht oder sowas. Das musst du machen. Ja, und dann wirst du schon sehen, wenn der dann zurückschreckt, dann ist das Ganze eigentlich schon vergessen. Mhm. Wenn der aber sagt, ja okay, können wir mal überlegen, dann bist du einen Schritt weiter und dann erlebst du ihn auch mal unter 4 Augen und kannst dir ja noch ein besseres Bild von ihm machen. Das wäre klasse. Also, du musst es machen, Jessica. Okay. Und ich drücke die Daumen. Vielen lieben Dank, Domian. Alles Gute. Dir auch. Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. Und Eddie ist hier. Eddie ist 34. Guten Morgen. Hallo? Eddie schweigt. Hallo, Eddie. Servus, hallo. So. Da bist du, 34, bist du alt? Ja. Lieber Eddie, um was geht's? Bei mir geht's darum, dass ich das Problem habe, dass ich nicht verstehen kann, dass die Väter zu wenig Rechte haben. Also im Prinzip ist es ja so, dass die Mutter das Kind geboren hat, das ist klar, aber das heißt dann automatisch, dass der Vater dann weniger Rechte hat. Ich weiß, großes Thema in der Gesellschaft und ich allein habe in meinem Bekanntenkreis, ich weiß nicht wie viele Väter, junge Väter, die werden wahnsinnig, weil sie nicht die Rechte haben, die sie gerne hätten. Wie ist es konkret bei dir? Also bei mir ist es so, nach der Trennung ist erstmal alles nur mündlich gelaufen, irgendwann hat es nicht mehr funktioniert. Wie alt war das Kind? Reden wir von einem Kind? Ja, von einem Kind, ja. Ja, wie alt war das Kind, als ihr euch getrennt habt? 2 Jahre. Ah ja, okay. Und wie lange seid ihr jetzt schon getrennt? 10 Monate. Ach so, ganz frisch. Ja. Ja. So, wie war das? Erzähl mal weiter. Es kam die Trennung, ungetrennte Verhältnisse und ich wollte natürlich mein Kind jederzeit sehen, weil wir waren auch sehr verbunden und von Anfang an war es auch so, dass meine Frau Schwangerschaftsdepressionen gehabt hat. Das Kind habe ich die ersten 3 Monate allein großgezogen. Dann haben meine Eltern uns unterstützt und... Du sagst, meine Frau, seid ihr verheiratet? Meine Ex-Frau. Wart ihr verheiratet? Also, wir waren verheiratet, wir haben uns jetzt gerade geschieden. Aber dann sind die Rechte doch gar nicht so schlecht, wenn ihr verheiratet wart. Ja, das habe ich auch gedacht. Wer hat das Sorgerecht? Ja, die Rechte sind da, aber da ging es dann darum, das Aufenthaltsbestimmungsrecht ist ja automatisch erstmal bei der Frau. Mhm. Und dann hat meine Ex-Frau eingeklagt, dass sie das alleinige Sorgerecht haben möchte, dass sie bestimmen kann, in welchen Kindergarten sie geht, wo sie hinziehen kann und so weiter und so fort. Mit welcher Begründung hat sie das eingeklagt? Das ist ja nicht so einfach. Doch, weil sie einfach alles alleine bestimmen möchte. Aber das muss man ja begründen. Ja, das muss ja irgendwas gegen dich gesprochen haben. Ja, sie hat damit begründet, dass ich ein lockerer Erziehungsstil habe und dem Kind nicht alles beibringen und unvernünftig bin und in der Gastronomie arbeite und immer nur auf Arbeit bin und... Konnte sie ihre Anschuldigungen oder ihre Meinung begründen und beweisen? Nee. Also wir sind vor Gericht gegangen und sie hat komplett verloren, ist komplett durchgefallen und... Sehr gut. So, das heißt, das Sorgerecht ist nach wie vor geteilt. Genau. Und das Aufenthaltsbestimmungsrecht ist aber bei ihr. Wie viele Stunden oder Tage in der Woche steht dir zu, dein Kind bei dir zu haben? Also alle 2 Wochen 2,5 Tage. Mhm. Alle 2 Wochen 2,5 Tage? Ja. Das ist ja auch ein bisschen wenig, finde ich. Genau. Und davon abgesehen ist es ja auch so, dass ich das Problem habe, dass ich eine Riesenbindung mit dem Kind habe und das Kind auch immer zu mir will und tralala und hin und her. Und darauf habe ich nochmal geklagt vor Gericht und im Endeffekt verloren, weil das Gericht gesagt hat, solange das Kind von der Kindesmutter das Kind misshandelt, habe ich keine Rechte, das Kind mehr zu sehen oder das alleinige Sorgerecht zu bekommen oder das Aufenthaltsbestimmungsrecht zu bekommen. Diese Klagerei, von der du jetzt erzählst, das passierte alles innerhalb der letzten 10 Monate? Ja, das Problem ist, ich habe ein Verhältnis, ich wollte schon immer ein Kind haben. Und meine Frau wollte keine Kinder haben und habe gesagt, ich trenne mich von dir, weil mein Traum ist es, ein Kind zu haben. Und dann hat sie gesagt, es ist eigentlich okay, ich wollte eigentlich Karriere machen, aber ein Kind ist auch okay. Und hat sie, da wurde sie halt schwanger und dann kam sie in Schwangerschaftsdepression, hat das Kind akzeptiert. Ich habe die ersten 3 Monate alleine großgezogen, dann haben meine Eltern uns geholfen, also ich und mein Sohn, wir sind einfach zusammengeschweißt. Mhm. Und dann kam halt die Trennung, weil sie damit nicht mehr klarkam, dass... Wenn sie eigentlich gar nicht das Kind haben wollte, müsste ihr es doch fast schon recht sein, wenn du dich jetzt noch mehr um das Kind kümmerst. Ja, so einfach ist es nicht, weil das Problem ist, sie möchte ja auch nicht ganz allein sein und mittlerweile ist der Kleine 3 und der ist eine richtig coole Sau, der mit dem kann man was unternehmen, unterhalten. Es ist nicht mehr so, dass es einfach nur so auf ihn aufgepasst werden muss. Ich verstehe, aber oftmals instrumentalisieren die Frauen das ja auch als Machtfaktor, das Kind. Geht es doch wahrscheinlich darum, dass sie nur ihren Willen durchsetzen will. Sie ist ja keine verantwortungsvolle Mutter, denn sonst würde sie ja sagen, okay, wir machen das Beste für das Kind. Das Beste für das Kind ist, dass er gleichermaßen bei Vater und Mutter aufwächst. Ja, in dem Fall ist es leider nicht so. Sie hat halt auch Druck von ihren Eltern, weil ihre Eltern ihr einreden, das ist ganz normal, dass das Kind bei dir ist und du musst es schaffen und du musst es behalten und du kannst nicht in die Position kommen, ein Kind herzugeben oder danach zu lassen und so weiter und so fort. Das sind auch ganz viele dramatische Umstände, die sie hat und sie kommt auch mit der ganzen Situation nicht klar. Ich habe sie auch schon ein paar Mal eingewiesen. Regelmäßig bekomme ich Anrufe von Freunde und Familie, dass er Abschiedsbriefe schreibt, dass er einfach verschwunden ist und so weiter und so fort. Moment mal, wenn die Situation so ist, müsstest du doch hervorragende Karten vor Gericht haben. Nein, habe ich nicht. Wenn sie eingewiesen wird, wenn sie selbsttötungsgefährdet ist, wenn sie psychische Probleme hat, spricht das doch alles dafür, dass das Kind mehr bei dir sein sollte. Das reicht aber nicht. Und das ist ja gerade mein Problem. Das Problem ist ja auch, ich muss ja jedes Mal klagen. Am Anfang habe ich es über das Jugendamt versucht. Und das Jugendamt sagt immer ja und amen und es ist mehr Schreibarbeit als sonst was. Und wenn die Kindesmutter nicht reagiert, was sie die ganze Zeit versucht haben, sagen sie immer zu mir, gehen Sie direkt zum Familiengericht. Und da muss ich jedes Mal einklagen. Die letzte Gerichtsverhandlung hat mich 4.500 Euro gekostet. Ich wollte gerade sagen, das kostet ja auch alles viel Geld, abgesehen von den Nerven. Ja, und das habe ich jetzt gerade abbezahlt. Jetzt habe ich wieder eine Gerichtsverhandlung laufen. Und die kostet mich nochmal genauso viel. Im Endeffekt muss ich jedes Mal vor Gericht gehen, um irgendwas einzuklagen. Und trotzdem habe ich davon nichts, weil wenn der Fall eintritt, dass ich das Umgangsrecht nicht habe, so wie es bestimmt ist, ist es einfach Pech. Es ist zwar niedergeschrieben, schwarz auf weiß, aber es hilft mir nicht. Also du präsentierst uns jetzt hier ein Beispiel von Millionen Beispielen, welches deutlich macht, in welchem Dilemma in der Regel die Männer stecken und die teilweise verrückt und wahnsinnig werden, wie sie das Beste aus der Situation machen sollen. Ja. Erklär mir doch mal bitte, warum das so im Streit auseinandergegangen ist zwischen dir und deiner Ex-Frau. Im Endeffekt war es einfach so, ich bin Gastronom, ich bin Küchenchef, ich war von morgens bis abends arbeiten und habe es einfach nicht geschafft, die ganze Zeit da zu sein. Das Problem war einfach nur, meine Frau, die war karriereorientiert und die war Wellness-Trainerin in großen Hotels. Wir sind auch in Österreich gewesen. Wir haben wirklich immer viel gestaltet. Dann kam das Kind. War durch die Schwangerschaftsdepression, die Überforderung und so weiter und so fort. Und sie hat halt von mir verlangt, dass ich mich, weil ich das Kind wollte, alles mache. Ja. Angefangen hat so, ich bin morgens um 6 Uhr aufgestanden, habe den Kleinen fertig gemacht, haben in den Kindergarten gebracht, bin nach Hause gefahren, hab Mittagessen vorgekocht, bin auf die Arbeit gefahren, in der Pause bin ich nach Hause gekommen, hab den Kleinen vom Kindergarten abgeholt, hab gewartet, bis meine Frau von der Arbeit nach Hause kam und bin wieder auf die Arbeit gefahren. dann kam ich irgendwann um 12, 1 Uhr nachts nach Hause von der Arbeit, nach 30 Stunden Arbeit. Und dann sollte ich noch Wäsche wegräumen, Geschirr spülen oder ich sonst verstehe. Irgendwelche Fakten. Ich verstehe, ich erahne es. Ich ahne, was da los war. Ja. Eddie, wir nehmen das mal so als dich als Sprachrohr hier heute in unserer Sendung für viele andere betroffene Männer auch. Ich weiß nicht, ob wir dir noch irgendwie eine Hilfe anbieten oder ermöglichen können. Das weiß ich nicht. Wir versuchen das gleich mal. Du bist ja schon sehr gut informiert und hast dich mit vielen Leuten wahrscheinlich besprochen. Dennoch. Das Allerschlimmste, was ich an der Sache finde, ist halt, dass das Jugendamt immer erst reagiert, wenn es zu spät ist. Ja, das hören wir auch ganz gut. Es liegen so viele Fakten da, sie melden sich nicht mal. Mein Anwalt hat gesagt, wenn nichts passiert, gibt es so die Möglichkeit, eine Unterlassungsklage ans Jugendamt zu stellen. Das ist ja Wahnsinn. Gut, Eddie, lass uns mal so traurigerweise stehen. Okay. Wir melden uns bei dir gleich nochmal und dann gucken wir mal weiter. Ich wünsche dir trotz allem in dem ganzen Krieg, den du da führst, wünsche ich dir Kraft und ich wünsche vor allem das Beste für das Kind. Okay, danke schön. Alles Gute, tschüss. Ciao. Ciao. 1.33 Uhr haben wir. Und hier ist Daniel. Und Daniel ist 23. Guten Morgen, Daniel. Hi, bin ich da? Du bist da. Hallo, Daniel. Ach, was cool. Ja, hi. So, über was reden wir? Ich weiß nicht, ob dich noch dran erinnern kannst. Ich hatte vor 2 Jahren schon mal angerufen. Zu der Sendung Das Internet ist mein Unglück, am 17.01. war das, glaube ich. Mhm. Und ich war damals der erste Anrufer. Ich hatte eine Sozialphobie und war halt die ganze Zeit nur in meinem Haus, war internetsüchtig, habe gespielt und habe mit dem Gedanken gespielt, in eine Klinik zu gehen. Ich hatte die Überweisung schon hier liegen. Mhm. Und damals hast du mir geraten, hinzugehen und ich wollte eigentlich nicht. Vielleicht sagst Aber du noch mal kurz als Replik auf das, was damals passiert ist in der Sendung. Wie lange warst du da schon quasi internetsüchtig? Boah, das kann ich kaum sagen. Also es hat angefangen so mit 16 ungefähr. Da habe ich mich, war es halt so ein Teufelskreis, wurde immer mehr und letztendlich war es halt so, dass ich teilweise 2 Wochen, 3 Wochen das Haus nicht verlassen habe, mich mit Lebensmitteln eingedeckt habe und Jalousien zu und halt in meiner eigenen Welt da war. Völlig isoliert, auch sozial isoliert, ne? Ja, komplett, also gar keinen Kontakt zu irgendwem gehabt. So, was ist dann nach unserem Gespräch passiert? Na, ich hatte dann ja noch ein Gespräch mit einer Psychologin und die haben mir dann halt alle nahegelegt, dann doch dorthin zu gehen und ich bin dann auch gleich am nächsten Tag aktiv geworden und habe dort in der Klinik angerufen, meine Unterlagen hingeschickt und dann hatte ich auch relativ bald einen Termin bekommen. Mhm. Wow. Und ja, dann war ich 8 Wochen in einer psychosomatischen Klinik gewesen. Ging das relativ schnell, dass du dann auch deinen Platz bekommen hast? Naja gut, es ging. Ich musste, 4-5 Monate musste ich schon warten. Mhm. Also ich glaube, für die Verhältnisse war das dann doch schon relativ schnell. Und in diesen 4-5 Monaten hast du so weitergemacht wie vorher? Ja. Ja. So, also, und dann kam der Tag in die Klinik. Was passierte? Das ist ja ein krasser Einschnitt für dich dann gewesen. Du hast jahrelang eigentlich abgedunkelt in deinem Zimmer gesessen, warst am PC. Ja. Und dann gehst du in eine Klinik. Was passierte da mit dir? Also, es war erstmal ganz ungewohnt. Man hatte dann halt ein Zimmer. Also, man musste erstmal zum Vorgespräch dorthin, bevor man dort eingezogen ist sozusagen. Mhm. Und da haben die dann auch festgestellt, dass ein Doppelzimmer halt erstmal nichts für mich ist. Da habe ich halt ein Einzelzimmer bekommen. Mhm. Und ja, dann gibt's da so eine Patenschaft sozusagen. Also ein Mitpatient, der da schon länger ist, der zeigt einem halt die Klinik, dass man gleich Kontakt knüpfen kann. Mhm. Und ja, dann gibt's halt verschiedene Therapieangebote und 2-mal die Woche Psychologengespräche und immer Ärzte sind dort als Ansprechpartner, falls man irgendwas hat. Wie war denn das besonders so die ersten Tage ohne PC und ohne Netz? Das war seltsam. Ich hatte überlegt, meinen Laptop mitzunehmen, aber ich dachte, okay, das lasse ich erstmal sein. Hab mein Handy mitgenommen zwar, aber dort auch kein Internet benutzt. Es war schon ein Entzug, aber da war so viel auf dem Plan einfach immer, dass ich da gar nicht wirklich zu kam. Mhm. Also ich musste mich echt anders beschäftigen. Das war schon recht interessant. Und ich habe da auch echt schnell Kontakte geknüpft, teilweise mit denen ich heute noch Kontakt habe. Und also ich würde sagen, es hat mir schon ein bisschen geholfen. Ja. Wie lange warst du insgesamt dann in der Klinik? Also erst 6 Wochen und dann wurde nochmal verlängert auf 2 Wochen, also auf 8 Wochen war ich dann insgesamt dort. Das ist schon dort. Eine ganz gute Zeit. Ja, das ist eigentlich so, schon. Aber so das ist ja immer das Problem, wenn man in einer Klinik ist, da klappt es vielleicht alles gut, da ist man in einem geschützten Raum und dann geht man raus in den Alltag, in die Realität, wieder nach Hause. Wie ist es dir da ergangen? Ja, also erstmal war ich ein bisschen geschockt, wollte ich noch sagen, in der Klinik, weil gerade in der Zeit, wo ich da war, war auch jemand, der hatte Depressionen, mit dem habe ich mich noch unterhalten vorher und dann in der Nacht dazu hat er sich umgebracht in der Klinik. Mhm. Das war dann ein bisschen traumatisierend erstmal, weil ich dachte, okay, scheiße, hoffentlich kommt es bei mir nicht so weit, aber gut, also danach ging es eigentlich ganz gut weiter. Ich wurde direkt arbeitsfähig entlassen, was mich ein bisschen geärgert hat. Also ich habe erstmal mein... Wolltest du ein bisschen bummeln oder was? Naja, also ich fühlte mich einfach mal nicht so weit, sozusagen. Okay, ja. Ich habe ja auch eigentlich ein paar krasse Diagnosen diagnostiziert gekriegt. Ich wusste ja die ganze Zeit gar nicht so wirklich, was ich hatte. Was waren das für Diagnosen? Also letztendlich kam jetzt raus, ich habe eine mittelschwere Depression, eine Persönlichkeitsstörung, eine Agoraphobie und eine Panikstörung. Und da musste ich halt danach noch zum Psychologen weiter in die ambulante Therapie und aber der eigentlich, du bist dann irgendwann nach Hause gekommen. Du hast eine eigene Wohnung. Richtig. Ja, richtig. So. Und da steht das Böse in der Wohnung, nämlich der PC. Ja. Wie groß war die Verlockung, da wieder ranzugehen? Ja, groß. Da habe ich mich gleich wieder dran gesetzt. Aber es ging dann erstmal so ein bisschen weiter, aber ich habe halt ein paar Ratschläge der Klinik befolgt und bin dann halt aktiver geworden, als ich vorher war, habe mich beworben und habe auch eine Ausbildungsstelle gefunden, in der ich jetzt immer noch tätig bin. Ach so, du machst gerade eine Ausbildung. Ja, ja, richtig. Als was? Heilerziehungspfleger. Heilerziehungspfleger. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Also das war eigentlich, hatte ich mit den Leuten in der Klinik vereinbart, so eine Konfrontationstherapie zu machen, weil eigentlich hatte ich so misanthropische Züge. Also ich kam mit Menschen eigentlich gar nicht so klar, habe Panik bekommen und dann dachte ich, okay, jetzt mache ich es ganz straight. Ich suche mir einen sozialen Beruf einfach aus, wo ich jeden Tag Kontakt mit den Leuten habe. Finde ich sehr gut. Und ich bin da echt reingewachsen. Es macht mir echt verdammt viel Spaß, muss ich eigentlich sagen. Super. Wie geht's dir denn heute mit der Internetsucht? Ich auf meinem Schoß liegt jetzt gerade mein Laptop. So viel dazu, aber... Das heißt, du bist immer noch ein bisschen aktiv? Ich bin immer noch am PC viel, aber ich kann halt nicht den ganzen Tag folgen, weil ich halt arbeiten muss und... Ja, ich will mal sagen, bis zu einem gewissen Punkt ist das ja auch okay. Solange du dein anderes Leben nicht kaputt machst oder vernachlässigst, kannst du das ja auch machen. Also du immerhin, du warst in der Klinik, Respekt. Du hast dich um eine Ausbildung bemüht, Respekt. Du machst eine Ausbildung, Respekt. Und du hast auch noch die Konfrontationstherapie gesucht, indem du dir diesen Ausbildungsplatz gesucht hast. Das finde ich schon alles ziemlich, ziemlich cool. Ja, und das ist noch nicht mal alles. Ich habe das dann immer weiter gesteigert, weil ich echt wollte, so, ich will da rauskommen. Dann habe ich meine eigene Wohnung aufgegeben und bin erst mal in eine WG gezogen, was der absolute Horror für mich eigentlich war, die Horrorvorstellung, weil ich halt immer so paranoide Zwangsgedanken hatte, zum Beispiel, dass andere mich vergiften wollen oder mir schaden wollen. Und da sind ständig andere Leute in der Wohnung. Das ist eigentlich echt der Horror. Da habe ich jetzt ein Jahr gewohnt, das war auch nochmal so eine Konfrontation. Daniel, ich habe gesehen, ich lebe, es hat mir nichts getan. So. Ja, ich habe höchsten Respekt vor dir. So macht man es. Man muss die Dinge tun, vor denen man am meisten Angst hat. Und wenn man das ist auch meine Lebenserfahrung. Ich habe mich auch so oft und immer wieder bemüht, genau das zu machen. Indem man nämlich in die Angst hineintritt und sich mit ihr konfrontiert. Und meine Lebenserfahrung ist auch, dann löst sich das auf. Wenn man wegläuft davon, wird es immer größer. Ja, also es hat mir auch wirklich geholfen. Also ich hatte ja teilweise auch so Ticks, so Zwangsgedanken und Angst. Das habe ich jetzt gar nicht mehr so doll. Also es ist deutlich zurückgegangen, aber die Depressionen sind halt noch da. Aber du wirst noch behandelt. Ja, also ich habe noch 6 Stunden bei meiner ambulanten Therapie jetzt übrig und dann stehe ich auch erstmal da. Und im Moment fällt auch ein bisschen, also wackelt mein Gerüst. Also seitdem ich hier hergezogen bin für die Ausbildung, habe ich auch eine Partnerin gehabt. Da war ich 2 Jahre jetzt zusammen und wir haben uns jetzt gerade getrennt. Oh, einer Woche. Harte Zeiten. Das hat mich erstmal stark erschüttert. Also ich nehme auch Medikamente, Antidepressiva. Und das nehme ich schon auf der Höchstdosis. Das hilft mir jetzt auch nicht mehr seit der Trennung. Und jetzt bin ich auch ein bisschen wieder durch den Wind sozusagen. Ich versuche das noch irgendwie zu fangen, aber es ist ein bisschen schwierig. Dennoch glaube ich, du hast ja schon so viel geschafft, mit eigenem Willen und mit eigener Klugheit auch. Dann wirst du aus diesem Liebeskummer, der einen ja sehr umhauen kann unter Umständen, aber das wirst du auch schaffen, auch dagegen anzukommen. Bin ich sicher. Ja. Da bist du vom Typ her wirst du es schaffen. Das wird dich jetzt nicht kaputt machen. Das wäre zu schade für das, was du alles schon erreicht hast. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Daniel, ich finde es sehr schön, dass du dich nochmal gemeldet hast und uns das erzählt hast. Ich freu mich wirklich über die Entwicklung. Ich wollte nur sagen, ich kann auch jedem nur nahelegen, der damit Probleme hat, weil es rufen ja öfter mal so Leute bei dir an, ich verfolge das immer auf den YouTube-Kommentaren oder den Facebook-Kommentaren und da sind teilweise Leute, die wissen halt echt nicht weiter und denen kann ich das einfach nur nahelegen, so sich in Behandlung zu geben. Das wird vielleicht gesellschaftlich verpönt, wenn man zu Psychologen geht, aber das ist eigentlich relativ normal. In den USA hat jeder zweite Psychologen und da muss man einfach offen mit umgehen können. Und, Sehr gut. Ich danke dir für den Rückruf und auch nochmal für den Hinweis. Und vielleicht kann ja meine Psychologin dir noch einen ganz guten Tipp geben wegen der aktuellen Situation. Sollen wir dich nochmal anrufen? Ja, könnt ihr gerne machen. Das machen wir. Klar. Da ruft die Claudia dich gleich an. Daniel, alles Gute und toi toi toi weiterhin. Ja, mach's gut. Tschüss, ciao. Und hier ist der Ralf. Der Ralf ist 55. Guten Morgen, Ralf. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Ralf. Um was geht's bei dir? Ja, es ist auch ein bisschen ein trauriges Thema. Es geht um meinen Freund Josef, der sich vor knapp 22 Jahren das Leben genommen hatte. Und das Tragische oder für mich das Tragische an der Geschichte ist gewesen, er hatte mir das, bevor er das tat, mitgeteilt, hat mich aber darum gebeten, dass ich nichts unternehme, um ihn davon abzuhalten. Was genau hatte er dir denn gesagt? Er hat mir gesagt, dass er vorhat, dass er sich umbringen will. Wie wollte er sich umbringen? Wie hat das dir genau, gesagt? Nein, das war zu dem Zeitpunkt, dieses Wie war noch nicht das Thema gewesen. Er bat mich nur darum, dass ich ihn nicht davon abhalte und dass ich ihn quasi begleite. Also, du sollst ihn sogar begleiten bei der Selbsttötung? Ja, nicht direkt bei der Aktion, aber auf dem Weg dahin. Hast du es gemacht? Das waren für mich zwei schreckliche Monate gewesen. Das waren für dich zwei schreckliche Monate gewesen? Ja. Verstehe ich nicht. Also, weil er hat mir das Versprechen abgenommen, dass ich als sein bester Kumpel, wir waren 15 Jahre lang ganz gute, also Kumpels gewesen, wir waren Freunde, Blutsfreunde quasi. Und er hatte also irgendwann mal ein schreckliches Erlebnis, wo er dann die Entscheidung für sich getroffen hatte. Aber das hatte ich ja selber nicht mitgekriegt. Er hat mir einfach nur offenbart, du Ralf, ich will mich umbringen. Gut, und dann zog sich das zwei Monate hin, bis er es gemacht hat. Und das waren zwei schreckliche Monate für dich. Ja, wir haben, er hat quasi alles durchgesprochen mit mir, wie er das eventuell machen will oder andersrum, wie er das macht oder das macht. Und ich bin jeden Tag aufgewacht und habe gedacht, der Josef ist jetzt tot. Was hat er denn gesagt, wie er es machen wollte? Das haben wir gemeinsam besprochen. Ja, aber was war es denn? Wie sollte es denn sein? Also wir haben uns überlegt, ich habe gesagt, also am besten ist es natürlich, dass es nicht wehtut. Ja, und so weiter. Ich habe quasi nur eine Bekleidung gemacht für ihn, mit dem Hintergedanken, dass er das letztendlich doch nicht macht. Ja, für ihn war wichtig gewesen, er hat gesagt, das ist seine letzte freie Entscheidung in seinem Leben, die er hat, dass er über seinen Tod selber bestimmen möchte. So. Und das war quasi das Thema gewesen in den zwei ganzen Monaten lang. Wir haben uns jetzt nicht darüber unterhalten, springst du vom Dach oder machst du dies oder jenes, sondern es ging nur darum, um diese philosophische Ansicht, als letzte Freiheit im Leben, die man hat, selbst zu bestimmen, wann man stirbt. Der französische Philosoph Albert Camus sagt, der Tod ist meine letzte Freiheit. Exactement, das hat Josef auch angeregt. Und er hat noch andere bekannte Wirtschaftsleute aus Amerika und so angeregt. Wieso hatte er denn den Drang, sich umzubringen? Warum? Ja, also er ist ja Sozialarbeiter gewesen, auch in der Psychiatrie. Und wir hatten uns 3 Tage aus den Augen verloren. Also ich hatte ihn 3 Tage nicht gesehen. Und dann bekomme ich von einem anderen Menschen die Nachricht, du, weißt du, wen ich letzt in der Psychiatrie getroffen habe? Ich sag, wen? Sagt er, Josef. Ich sag, wie, Josef? Also hat er psychische Probleme? Der hatte dann wohl psychische Probleme gehabt. Mhm. Ja. Der ist quasi in die Psychiatrie eingewiesen worden. Der ist, also der Vorgang war der gewesen, dass er auf der Polizeistation gewesen ist, weil die ihn unterwegs irgendwann einmal in Zivil belästigt hatten. Und dann ist er auf die Station gegangen und hat dann wohl einen großen Affen gemacht. Da haben die ihn wohl dann vorgeführt bei dem Psychiater und der hat dann gemeint, er müsste in die Psychiatrie. Aber keiner wusste Bescheid, weder die Familie noch sonst irgendjemand. Ich habe das durch Zufall erfahren, habe mich dann auch schlau gemacht, habe ihn dann auch besucht, er ist dann auch entlassen worden. Wie hat er sich dann letztendlich umgebracht? Ja, er letztendlich, also er hat das 2 Mal probiert. Der erste Versuch, also letztendlich ist das, dass er in sein Auto gestiegen ist, ist auf die Autobahnauffahrt gefahren, hat einen Schlauch genommen, hat den quasi am Auspuff rein und dann ins Fenster und hat sich dann quasi so über Kohlenmonoxid vergiftet. Aber er ist auf die Autobahn draufgefahren, oder wie? Nein, der ist auf die Auffahrt draufgefahren. Gut, auf die Auffahrt und dann bleibt er am Rande stehen und macht das da. Ja. Warum auf eine Autobahnauffahrt? Ja, das habe ich auch nicht genau gewusst. Das ist mir bis heute auch noch ein Rätsel. Und daran ist er dann gestorben? Der ist daran gestorben. Er hat aber nicht verlangt, dass du quasi mitkommst. Nein. Diese Aktion wollte er alles selber machen. Mhm. Hattest du das vorher, hatte er dir das so gesagt, dass er es letztendlich dann so machen würde wollen? Nein, davon wusste ich nicht. Also über diese Art und Weise wie, hatte ich überhaupt keine Ahnung. Ich bin ja normalerweise jeden Tag bei ihm gewesen. Und an dem Tag, als ich hingekommen bin, hat mir dann seine Schwester gesagt, dass der Bruder von ihm, sein Bruder hat ihn, der fuhr nämlich auch auf die Autobahn, der musste zur Arbeit, der fährt immer denselben Weg, das ist also hier eine Autobahnauffahrt quasi für alle hier in der Gegend, und der hat ihn quasi gefunden. Das kommt ja noch hinzu. Ralf, wenn man sich mit einem Freund darüber auseinander, ist er ein guter Freund von dir, ein enger Freund. Ein enger Freund. Und ihr wart philosophierende junge Männer. Und ihr habt euch 2 Monate darüber auseinandergesetzt. Mhm. Hast du nicht im Nachhinein das Gefühl, dass du einen Fehler gemacht hast, dass du ihn hättest retten können? Also, mir geht das seit 20 Jahren. Das denkst du seit 20 Jahren? Seit 20 Jahren geht mir die Geschichte durch den Kopf, seit 20 Jahren, weil ich vermisse ja Josef auch. Also, wir halten nochmal fest, er hatte psychische Probleme. Aber du kannst es nicht näher sagen, was das für psychische Probleme waren. Nein, davon war mir nichts so bekannt. Und das konntet ihr im Gespräch in 2 Monaten auch nicht herausbekommen? Oder konntest du nicht herausbekommen? Also ich sag mal so, alleine, dass er die Absicht hat, sich umzubringen, das deutet normalerweise für mich auch schon darauf hin, da müssen Probleme da sein. Natürlich, aber wenn ich mit einem guten Freund 2 Monate die Chance habe zu reden und er sitzt mir gegenüber, dann löcher ich den doch so lange, bis ich weiß, was wirklich in ihm los ist und was er denkt. Ja, er hat aber dann in bestimmten Situationen abgeblockt, wo er der Meinung gewesen ist, ich will ihn wieder davon abhalten. Und das war ja der Konsens gewesen von Anfang an. Ralf, wir können uns darüber unterhalten. Ich sage dir das als mein bester Freund, dass ich das vorhabe. Aber bitte halte mich nicht davon ab. Wolltest du ihn so im Geheimen davon abhalten? Natürlich. Aber dann hättest du doch, nachdem du gemerkt hast, dass es wirklich so ernst gemeint ist, hättest du doch irgendwie irgendjemanden alarmieren müssen, dass er, und wenn zur Not zwangseingewiesen wird. Ja, und das ist jetzt nämlich genau die Frage, wie weit geht Freundschaft? Wie weit darf Freundschaft gehen? Mhm. Also weil ich verstehe, was du meinst. Mhm. Ja, und das ist für mich heute immer noch das Problem. Ich fühle mich schuldig. Normalerweise, ich arbeite selber auch in der Pflege, in der Intensivpflege. Ich kenne um der Dinge. Ja, ich hätte normalerweise jemanden Ralf, lass mich gleich was sagen, sonst hab ich's vergessen. Die Frage finde ich sehr berechtigt, wie weit geht Freundschaft? Ich würde darauf antworten, ich antworte darauf, wenn mir ein Freund wirklich plausibel klar machen kann, dass er nicht mehr leben will, wirklich plausibel, dann würde ich es in einem Extremfall auch respektieren. Aber dafür müsste ich mich sehr, sehr, sehr lange mit der Person auseinandersetzen. Wenn mir das nicht plausibel wäre, dann finde ich, es ist die Pflicht der Freundschaft, Notbremsen zu ziehen, von außen Hilfe zu holen, in der Hoffnung, dass er durch eine vielleicht gute psychiatrische Behandlung wieder einen anderen Blick aufs Leben findet. Ja, das ist mir jetzt auch klar. Nur die Sache ist, ich habe halt dauernd versucht, ihn, ich habe es ja immerhin 2 Monate geschafft, dass er es nicht gemacht hat. Ja, das war ja das gewesen. Und ich dachte halt, er macht es nicht, obwohl ich schon davon überzeugt war. Also so wie ich Josef gekannt habe einfach. Mhm. Und wir haben ja philosophiert über Camus und wie gesagt, über allen möglichen, wir haben Bücher gelesen und so weiter, wo er mir dann auch ganz klar gesagt hat, es gibt sehr wohl die Möglichkeit, den Freitod zu wählen als letzte Freiheit, sag ich mal, also von bekannten Persönlichkeiten. Ja, also ich habe ein absolut schlechtes Gewissen im Josef gegenüber, ja, weil ich denke mir wäre der Josef lieber, er wäre noch da, auch wenn er jetzt in Behandlung wäre. Ja, ich habe es aber nicht schaffen können und das ist eben mein Problem. Ich konnte bisher mit niemandem noch nicht richtig darüber reden, wie es mir eigentlich dabei ging. Ja, ich habe wirklich Schuldgefühle. Nun kann man andererseits wieder sagen, du warst ja auch noch ein junger Mann und hattest wenig Lebenserfahrung. Heute, wir beide sind ja ungefähr gleichaltrig, aus der Warte der Lebenserfahrung kann man jetzt schlau reden. Ja, wirklich. Aber damals war das natürlich auch eine ganz andere Konstellation. Ich finde, das entlastet dich sehr. Ich will dir jetzt nicht alles schönreden, aber das finde ich wirklich. Du warst ein junger Mann, ihr habt das auch philosophisch gesehen, dass du nicht so handeln konntest, wie du heute handeln würdest. Das finde ich völlig nachvollziehbar. Dennoch verstehe ich das natürlich irgendwie einen Vorwurf, weil eine Schuld da ist. Das hätte ich auch an deiner Stelle. Jetzt ist die Frage, wie geht man mit dieser Schuld um? Ja, das ist ganz schwierig. Das ist ganz schwierig und ich nehme an, dass ich das vielleicht auch nur eventuell über ein psychologisches Gespräch irgendwie klären kann für mich. Ich weiß es nicht. Ich habe da wirklich ein Problem mit. Wenn, schon seit 22 Jahren. Wenn dich das 22 Jahre so belastet, was man verstehen kann. Und du bisher kaum, hast du wirklich mit noch nie jemandem darüber gesprochen? Doch, ich habe das sehr wohl schon mit Leuten angesprochen, sag ich mal, ja. Wie war die Position der Leute? Was haben die gesagt? Also meine Frau, meine jetzige Frau, wir gehen jedes Jahr auf diesen Tag, gehen wir da aufs Grab und bringen da Lichter hin. Also die ist... Die fühlt da mit mir, dass ich ihn verloren habe. Aber sie kann das jetzt auch nicht nachvollziehen, ob das jetzt richtig oder falsch war, wie ich mich verhalten habe. Aber sie kann das nachvollziehen und sie steht auch mir zur Seite. Also sie ist da schon ein Trost, sag ich mal. Wir gehen da immer ans Grab, jedes Jahr. Also ich gehe öfters ans Grab, aber wir gehen immer dann an das Grab und sie besorgt dann auch immer die Kerzen und so. Und haben dich eigentlich die Eltern oder die Angehörigen von ihm damals gefragt, ob du irgendwas gewusst hast vorher? Ja, die haben das ja mitgekriegt, dass ich regelmäßig da war. Ich war ja hast du denen gesagt, ja, er hat es sogar angekündigt bei mir? Nein. Das hätten die wahrscheinlich dann, das wäre für die sehr schön. Das ist eine große Familie und das Problem ist, dass seine Lieblingsschwester, die hat sich 10 Jahre vorher auch schon mal umgebracht. Und Josef sagte immer, eigentlich hätte ich das machen müssen und nicht sie. Und ich weiß nicht, ob da in der Familie irgendwas vorgefallen ist. Wir haben da immer so ein bisschen drüber geredet, ob der Vater da eventuell Missbrauch gemacht hat oder nicht, das weiß ich nicht genau. Aber der Verdacht liegt für mich irgendwie ein bisschen nahe. Verstehe. Und der Josef hat immer gesagt, also eigentlich hätte Gitta sich nicht umbringen sollen, sondern ich. Jetzt denke ich, Ralf, wenn du 22 Jahre dich damit herumschlägst, du solltest wirklich einen professionellen Menschen aufsuchen und das in Form vielleicht von mehreren Gesprächsstunden versuchen zu klären, versuchen in irgendeiner Weise einzuordnen für dich. Es gibt ja auch Dinge, die man im Leben falsch gemacht hat, die macht man nicht richtig, indem man tausendmal darüber redet, sondern indem man das vielleicht auch in einer gewissen Weise akzeptiert. Aber ich finde ich sage es jetzt nochmal, ich finde ein ganz gewichtiges Argument ist deine Unerfahrenheit und deine Jugend. Die spricht dich nicht ganz frei, aber das relativiert es schon sehr, finde ich. So, und wie man das im Detail alles dann bearbeitet und vielleicht bewertet, dafür müsstest du in eine therapeutische Behandlung gehen. Das rate ich dir wirklich dringend, sonst trägst du es genauso die nächsten 22 Jahre auch mit dir herum. Ja, weil für mich ist die Sache nicht abgeschlossen. Ja, genau, das verstehe ich, so hast du es auch gesagt, ja. Ja, das ist einfach nicht abgeschlossen. So, ich denke immer, der kommt gleich wieder um die Ecke oder so. Sag ich mal. Nein, aber das ist schon mal sehr, sehr nett von dir, dass du mir überhaupt zugehört hast. Und ich nehme an, ich werde dann sowieso das in professionellen psychologischen Kreis für mich klären müssen. Wir haben ja eine Psychologin hier auch heute Nacht wieder. Ich biete dir an, dass sie dich gerne nochmal anruft. Und dann kann sie dir vielleicht noch ein paar Tipps geben, in welcher Form du eine Therapie machen könntest. Und da gibt es sicher noch ein paar Aspekte zu klären. Ja? Ja, das wäre sehr nett. So, lieber Ralf, dann bitte ich dich aufzulegen und die Claudia ruft dich gleich nochmal zurück. Okay, Domian, ich danke dir. Alles Gute, auf Wiederhören. Ja, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik Tim Dohnke. Morgen ist die Nacht von Freitag auf Samstag. Das ist auch wieder eine Freitemennacht. Ihr könnt euch gerne melden, immer ab 0 Uhr. Und natürlich immer mailen, domian@wdr.de. Freitemennacht morgen, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich hoffe sehr pünktlich. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.